viel wie Zucker zum Kaffee. Du passt so gut zu mir, so wie das A zum B. Der Gedanke, den du denkst, ja, dasselbe denk ich längst. Und ich weiß schon früh, was du mir abends schenkst. Du passt so gut zu mir, du passt so gut zu mir, wie Blumen du zum Mai. So wie die Sterne.